Dies ist ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Ich war letzte Woche auf dem Anstimmen-Festival. Das ist ein feministisches Pop-Up-Festival vom Zwischenfunken-Kollektiv. Und da gab es verschiedene Workshops, Vorträge und Konzerte rund um das Thema Feminismus. Und Moritz, du darfst jetzt mal raten, in welchem Workshop ich war. Yes! Ja, das ist easy. Ich war früher auch ein bisschen ein kleiner Sprayer. Oha. Und habe sehr blöde, sehr schlechte Tags, vor allem keine blöden, sehr schlechte Tags rumgehauen. Deswegen sage ich, du warst irgendwas in einem Workshop, wo es um Graffiti geht oder Graffiti. Ja, genau. Wir haben die Basics vom Sprayen gelernt. Okay. Was ist legal, was ist illegales Graffiti, was sind Tags und Character. Und wir durften sogar selbst die Wände im Skatepark in Garden schon besprayen. Okay, und das hört sich schon mal ziemlich cool an, aber was hat Graffiti eigentlich mit Feminismus zu tun? Ja, das kann uns Morty am besten erklären. Sie war eine der Organisatorinnen des Workshops. Also es ist ja so, dass Graffiti aus der Hip-Hop-Kultur mit entstanden ist, um sich in seinen Themen auf der Straße zu äußern, um Leute damit auch zu erreichen. Und leider ist es so, dass es sehr, sehr männerdominiert ist und damit halt auch eine gewisse Aggressivität irgendwie mit einhergeht und dass das vielen anderen Menschen, also vor allem Flinter-Personen, den Raum halt irgendwie abspricht, obwohl sie dieselbe Möglichkeit haben, ihre Messages halt nach draußen zu bringen. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal kurz erklären, wofür Flinter eigentlich steht. Das ist genau wie LGBTQIA+, eine Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen. Genau, das F steht für Frauen oder Personen, die sich als Frauen identifizieren. L steht für lesbische Personen, I für intergeschlechtlich, N für nicht-binär, T für trans und A für agender. Für alle, die sich in der Bezeichnung Flinter wiederfinden und auch schon immer mal sprayen wollten, hier kommt eure Chance. Am 23. Juli wird es einen Flinter Spray Day geben, zu dem ihr gehen könnt. Genau, da wird sich gemeinsam an einem legalen Spray-Spot getroffen. Man malt gemeinsam. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf der Instagram-Seite vorbei. Die heißt Graf Flinter, also wie Graffiti und dann Flinter. Und dann kriegt ihr alle Infos und verpasst auf jeden Fall nichts. Muss ich mir, glaube ich, auch mal anschauen, was die da so irgendwo hinsprayen oder hintaggen. Ja, also kannst auch nach Garden gehen, vielleicht siehst du mein Graffiti noch. Ja, ich schau mal nach. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.